Am 14. Juli gab es eine Gedenkveranstaltung zum 30. Gründungstag des Informationstechnologieamtes Pyongyang. Daran nahmen Choi Tae-bok, stellvertretender Vorsitzender des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre und Belegschaft des Amtes teil. Auf der Veranstaltung übermittelte Choi Tae-bok ein Glückwunschschreiben des Zetka der Partei der Arbeit Koreas an die Wissenschaftler, Techniker, Belegschaft und Funktionäre des IT-Amtes. Im Schreiben wurde Folgendes erwähnt. Das IT-Amt Pyongyang habe sich seit seiner Gründung am 15. Juli 1976 in den vergangenen 30 Jahren unter der weisen Führung von Partei und Staatsführer zu einer zuverlässigen Basis für Erforschung und Erschließung der IT entwickelt, die aussichtsreiche technische Talente und moderne Forschungsanlagen besitze und wissenschaftliche Forschung und Produktion in Integration durchführe. Sie trage zur Komputerisierung der Volkswirtschaft bei.